Münzfernsprecher, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Lenau Straße 5 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein freundlicher Mensch, der hier auf dem Bürgersteig Fahrräder aufstellt. Er ist von der Firma Glücksvelo, die hier noch die Rollläden halb heruntergelassen hat und einen Aufkleber, wobei die Rollläden einen Aufkleber mit der Aufschrift "Wir machen Ihr Fahrrad unplattbar" trägt. Und dieser Mensch hat jetzt anscheinend einer Kunde ein grünes Damenfahrrad überreicht, mit der diese Kundin zur Arbeit zu fahren scheint. Hochgestellt. Ich kann da gar nicht sitzen. Ja, die Dame hat gerade noch bemerkt, dass der Sattel zu hoch ist und dass sie mit dem Fahrrad nicht fahren kann, weil sie diese Einstellung nicht gewöhnt ist. Ansonsten hier in der Lenaustraße, außer besonders vielen kleinen Müllhäufchen auf der Straße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.